Ausschließlich in Nationalstaaten mit demokratischer Verfassung können Volkssouveränität und Grundrechte der Bürger gelebt und bewahrt werden. Da die EU nicht im Sinne der AfD reformierbar ist, treten wir für die Neugründung einer europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft ein. Zitat Ende. Allein diese Forderung, sollte sie jemals umgesetzt werden, würde zu millionenfacher Massenarbeitslosigkeit, wirtschaftlichem Verfall und Armut führen. Allerdings machen die führenden Köpfe der AfD keinen Hehl daraus, was sie über die EU wirklich denken. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann, sagte der völkische Russlandfreund Björn Höcke am 29. Juli 2023 gegenüber dem Fernsehsender Phoenix und bediente sich dabei, wie der Tagesspiegel am 30. Juli 2023 schrieb, einer völkisch-schwurbeligen Sprache. Er klinge wie die Parteizeitung der NSDAP, der völkische Beobachter, der zur Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad schrieb, Sie starben, damit Deutschland lebe. Aber selbst die angeblich moderate Alice Weidel tanzt immer wieder mit dem Dexit. Bei einem Interview mit der Financial Times am 21. Januar 2024 bezeichnete Weidel den Brexit als Model for Germany, solle die Reform der EU nicht gelingen. Während die AfD der EU in ihrer jetzigen Form also den Rücken kehrt, wendet sie sich im Europawahlprogramm Russland zu. Zur Wiederherstellung des ungestörten Handels mit Russland gehören die sofortige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland sowie die Instandsetzungen der Nord Stream-Leitungen, heißt es im Wahlprogramm, und die Beziehungen Deutschlands zur Eurasischen Wirtschaftsunion sollen ausgebaut werden. Die Eurasische Wirtschaftsunion ist ein von Russland dominierter Wirtschaftsraum, dem Armenien, Belarus, Kirgisistan und Kasachstan angehören. Der Wunsch der AfD nach Zusammenarbeit mit Putins wirtschaftlichem Hinterhof spricht Bände. Als Putin 2013 den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch mit Milliarden bestach, nicht dem Assoziierungsabkommen der EU beizutreten, sondern dem Eurasischen Wirtschaftsraum, führte das zu den gewaltigen Protesten auf dem Maidan, dem zentralen Platz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, und dem Sturz des korrupten Präsidenten. Seither überzieht Putin die Ukraine mit Krieg. Das scheint die AfD nicht zu stören. Sie will auch Deutschland in Putins wirtschaftlichen Hinterhof führen. Ihre Träume gehen sogar noch weiter in den Osten. Deutschland sollte einen Beobachtungsstatus in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, anstreben, um der Bedeutung dieses Marktes angemessen Rechnung tragen zu können, heißt es im Programm. Das Shanghaier Bündnis wird von China und Russland dominiert und gilt als der Club der Despoten. Mit multipolarer Weltordnung und Eurasien aus der Westbindung.